Abschnitt 6 aus Legenden von Rübezahl, aus Volksmärchen der Deutschen, von Johann Karl August Musäus. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünfte Legende, Ende. Kaum war der Gnome in seiner Burg angelangt, so wurde der Krauskopf ins Verhör geführt, der unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen würden, die Nacht in einem unterirdischen Kerker zugebracht hatte. Elender Erdenwurm, redete ihn der Geist an, was hält mich ab, dass ich dich nicht zertrete für die in meinem Eigentum mir zu Spott und Hohn verübte Gaugelei? Büßen sollst du mir mit Haut und Haar für diese Frechheit. Großguter Regent des Riesengebirges, fiel der Schlaukopf ihm ein, so allprätentierend eure Gerechtsame über diesen Grund und Boden sein mögen, die ich euch auch nicht streitig mache, so sagt mir erst, wo eure Gesetze angeschlagen sind, die ich übertreten habe, und dann verurteilt mich. Diese Virtuosensprache und die dreiste Ausflucht, die der Gefangene seinem strengen Richter im Wege Rechtens entgegenstellte, ließen ein sonderbares Original und keinen gewöhnlichen Menschen vermuten. Darum mäßigte der Geist seinen Unwillen einigermaßen und sprach: Meine Gesetze hat dir die Natur ins Herz geschrieben. Aber damit du nicht sagen kannst, dass ich dich unverhörter Sache verurteilt habe, so rede und bekenne mir frei, wer bist du und was trieb dich hier im Gebirge als ein Gespenst zu tosen, damit ich dich richte, wie ich dich finde. Das war dem Verhafteten lieb zu hören, dass er zum Worte kommen sollte, hoffte durch die getreue Erzählung seiner Schicksale, sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwatzen oder die Strafe doch wenigstens zu mindern. Weilan fing er an, hieß ich der arme Kunz und lebt in der Sechsstadt Lauban, als ein ehrlicher Beutler meiner Profession kümmerlich von meiner Hände Arbeit. Denn es gibt kein Gewerbe, das kärglicher nährt als die Ehrlichkeit. Obgleich meine Beutel guten Vertrieb fanden, weil die Rede ging, das Geld ruhe darinnen wohl, indem ich als der siebente Sohn meines Vaters eine glückliche Hand hätte. So widerlegte sich doch dieser Glaube durch mich selbst. Mein eigener Beutel blieb immer leer und ledig, wie ein gewissenhafter Magen am Fasttage. Dass aber bei meinen Kunden sich das Geld in den von mir erhandelten Beuteln so wohl konservierte, lag meinem Bedünken nach weder an der glücklichen Hand des Meisters noch an der Güte der Arbeit, sondern an der Materie meiner Beutel. Sie waren von Leder. Ihr sollt wissen, Herr, dass ein lederner Beutel das Geld allzeit fester hält als ein netzförmiger, durchlöcherter, von Seide. Wem an einem ledernen Beutel genügt, der ist nicht leicht ein Verschwender, sondern ein Mann, der, wie das Sprichwort sagt, den Knopf auf dem Beutel hält. Die Durchsichtigen aber, von Seide und Goldzwirn, befinden sich in den Händen vornehmer Prasser, und da ist es kein Wunder, wenn sie an allen Orten ausrinnen wie ein durchlöchertes Fass, und so viel man auch hineinschüttet, dennoch immer leer und ledig bleiben. Mein Vater prägte seinen sieben Buben fleißig die goldene Lehre ein. Kinder, was ihr tut, das treibt mit Ernst. Darum trieb ich mein Gewerbe unverdrossen, ohne dass mein Nahrungsstand dadurch gefördert wurde. Es kam Teuerung, Krieg und böses Geld ins Land. Meine Mitmeister dachten, leicht Geld, leichte Ware. Ich aber dachte, ehrlich währt am längsten. Gab gute Ware für schlechtes Geld, arbeitete mich an dem Bettelstab, ward in den Schuldturm geworfen, aus der Innung gestoßen und als mich meine Gläubiger nicht länger ernähren wollten, ehrlich des Landes verwiesen. Auf dieser Wanderschaft ins Elend begegnete mir einer meiner alten Kunden, ritt auf einem stolzen Ross stattlich einher, rief mich an und höhnte mich. »Du Pfuscher, du Lump, bist sie ich wohl deiner Kunst nicht Meister, verstehst sie gar schlecht, weißt du den Darm aufzublasen und ihn nicht zu füllen. Machst den Topf und kannst nicht drin kochen, hast Leder und keinen Leisten dazu, machst so herrliche Beutel und hast kein Geld. Hör, Geselle, antwortete ich dem Spötter, du bist ein elender Schütze, triffst mit deinen Pfeilen nicht ans Ziel. Es sind mehr Dinge in der Welt, die zusammengehören und die man nicht beieinander findet. Hat mancher einen Stall und kein Pferd hineinzuziehen, oder eine Scheune und keine Garben auszudreschen, einen Brotschrank und kein Brot, oder einen Keller und keinen Haustrunk. Und so sagt auch das Sprichwort: Einer hat den Beutel, der andere das Geld. Besser ist doch beides zusammen, versetzt er. Bist du gesonnen, bei mir in die Lehre zu gehen, so will ich einen vollkommenen Meister aus dir machen. Und weil du das Beutelmachen so wohl verstehst, will ich dir auch lehren, den Beutel zu füllen, denn ich bin ein Geldmacher meines Handwerks. Da nun beide Professionen einander in die Hände arbeiten, ist es billig, dass die Kunstverwandten gemeine Sache machen. Wohl, sprach ich, seid ihr ein zünftiger Meister in irgendeiner Münzstadt, so mag es darum sein. Aber münzt ihr auf eure eigene Rechnung, so ist es halsbrechende Arbeit, die mit dem Galgen lohnt. Dann scheide ich davon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sprach er, und wer bei der Schüssel sitzt und nicht zulangt, der mag darben. Am Ende läuft es auf eins hinaus. Ob du erstickst oder verhungerst, einmal muss es doch gestorben sein. Nur mit Unterschied, fiel ich ihm ein, ob einer als ein ehrlicher Mann stirbt oder als ein Übeltäter. Vorurteil, rief er, was kann das für eine Übeltat sein, wenn einer ein Stück Metall rundet? Der Jude Ephraim hat dessen von dem nämlichen Schrot und Korn als das unsere genug gerundet. Was dem einen recht ist, das ist dem anderen billig. Kurz, der Mann hatte eine Gabe zu überreden, dass ich mir seinen Vorschlag gefallen ließ. Ich fand mich bald ins Metier, war eingedenk der väterlichen Lehre, mein Geschäft mit Ernst zu treiben und erfuhr, dass die Geldmacherkunst besser und gemächlicher nähere als die Beutlerprofession. Aber im besten Fortgange unserer Fabrik wachte der Handwerksneid auf. Der Jude Ephraim erregte eine schwere Verfolgung gegen seinen Aftergenossen. Der Verräter schlief nicht, wir wurden entdeckt, und der kleine Umstand, dass wir nicht zünftig waren wie Meister Ephraim, brachte uns auf den Festungsbau. Laut Urteil und Recht auf Lebenszeit. Hier lebte ich einige Jahre nach der Regel der büßenden Brüder, bis ein guter Engel, der damals im Land herumzog, alle Gefangenen los und ledig zu machen, die knochenfest und rüstig waren, mir die Tür des Gefängnisses auftat. Es war ein Werbeoffizier, der mir anstatt für den König zu karren, den edleren Beruf gab, für ihn zu fechten, und mich unter die Freipartie einrollierte. Mit diesem Tausch war ich wohl zufrieden. Ich nahm mir nun vor, ganz Soldat zu sein, zeichnete mich bei jeder Gelegenheit aus, war immer der Erste beim Angriff, und wenn wir retirierten, war ich so gewandt, dass mich der Feind nie einholen konnte. Das Glück wollte mir wohl. Schon führte ich eine Rotte Reiter an und hoffte bald höher zu steigen. Da wurde ich einstmal auf Fouragierung ausgeschickt und befolgte meine Ordre so streng und pünktlich, dass ich nicht nur Speicher und Scheunen, sondern auch Kisten und Kasten in Häusern und Kirchen rein ausfouragierte. Zum Unglück war es in Freundes Land. Das gab großen Lärm. Gehässige Leute nannten die Expedition eine Plünderung. Man machte mir als Marodeur den Prozess. Ich wurde degradiert und durch eine Gasse von 500 Mann eilends aus dem ehrsamen Stand herausgestäubt, in welchen ich dachte, Fortune zu machen. Jetzt wusste ich keinen anderen Rat, als wieder zu meiner ersten Profession zu greifen. Aber es fehlte mir an Barschaft, Leder einzukaufen und an Lust zu arbeiten. Weil ich nun wegen des allzu wohlfeilen Verkaufs ein unstreitiges Recht auf meine ehemalige Ware zu haben vermeinte, so fasste ich den Anschlag, mich derselben mit guter Art wieder zu bemächtigen. Und ob sie schon durch langen Gebrauch abgenutzt wäre, mich dennoch meines Schadens in etwas dadurch zu erholen. Darum fing ich an, die Taschen zu sondieren und hielt jeden Beutel, den ich witterte, für einen von meiner Arbeit, machte Jagd darauf und alle, deren ich mich bemächtigen konnte, kondemnierte ich alsbald als gute Prisen. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die Freude, einen guten Teil meiner eigenen Münze wieder einzukassieren, denn ob sie gleich verrufen war, so kursierte sie nach wie vor in Handel und Wandel. Dies Gewerbe ging eine Zeit lang wohl vonstatten. Ich besuchte unter mancherlei Gestalten, bald als Kavalier, bald als Handelsmann oder Jude, Messen und Märkte, hatte mich so gut in mein Fach einstudiert, meine Hand war so geübt und behend, dass sie nie einen Fehlgriff tat und mich reichlich nährte. Diese Lebensart behagte mir trefflich, dass ich beschloss, dabei zu verharren. Doch der Eigensinn meines Geschicks gestattete mir nie, das zu sein, was ich wollte. Ich bezog den Jahrmarkt zu Liegnitz und hatte da den Beutel eines reichen Pächters aufs Korn genommen, der von Gelde strotzte, wie der Bauch seines Besitzers von Schmäh. durch die Unbehülflichkeit des schweren Säckels Misrit der Kunstgriff meiner Hand. Ich wurde auf der Tat ergriffen und unter der gehässigen Anklage als ein Beutelschneider vor Gericht gestellt. Ob ich schon diesen Namen nicht in einer unehrlichen Bedeutung verdiente. Ich hatte zwar ehedem Beutel genug zugeschnitten, aber nie hatte ich einem Menschen den Geldbeutel abgeschnitten, wie man mich doch beschuldigte, sondern alle, die ich erbeutet hatte, waren mir gleichsam freiwillig in die Hand gelaufen, als wenn sie zu ihrem ersten Eigentümer zurückkehren wollten. Diese Ausreden halfen zu nichts. Ich wurde in den Stock gelegt und mein Unstern wollte, dass ich abermals nach Urteil und Recht aus meinem Nahrungsstande herausgestäubt werden sollte. Diesem lästigen Zeremoniell kam ich zuvor. Er sah meine Gelegenheit und strich mich in der Stille aus dem Gefängnis. Ich war unentschlossen, was ich nun anheben und treiben sollte, um nicht zu hungern. Auch der Versuch, ein Bettler zu werden, missriet. Die Polizei in Groß-Glogau nahm mich in Anspruch, wollte mich wider Willen und Dank verpflegen und mit Gewalt in einen Beruf hineinzwängen, der mir widerstand. Mit Mühe und Not entkam ich dieser strengen Gerichtsbarkeit, die sie herausnimmt, die ganze Welt zu bevormunden, denn mein Grundsatz ist von jeher gewesen, mit der Polizei unbeworren. Ich mied darum die Städte und trieb mich als ein peregrinierender Weltbürger auf dem Lande herum. Hier traf es sich, dass die Gräfin gerade durch den Flecken reiste, wo ich meinen Aufenthalt hatte. Es war etwas an ihrem Wagen zerbrochen, das wieder ausgebessert werden musste. Und unter mehreren müßigen Leuten, welche die Neugierde trieb, nach der Fremdenherrschaft zu gaffen, trat ich auch mit unter den Haufen und machte Bekanntschaft mit dem schäfernden Bedienten, der mir in der Einfalt seines Herzens anvertraute, dass ihm für euch, Herr Rübezahl, gewaltig bange sei, weil wegen des Verzugs die Reise nun in der Nacht durch das Gebirge gehen würde. Das brachte mich auf den Einfall, die Zaghaftigkeit der Reisegesellschaft zu nutzen und in der Geisterwelt meine Talente zu versuchen. Ich schlich mich seitwärts in die Wohnung meines Patrons und Pflegers, des Dorfküsters, der eben abwesend war, bemächtigte mich seiner Amtskleidung, eines schwarzen Mantels. Zugleich fiel mir ein Kürbis ins Gesicht, der zum Aufputz des Kleiderschrankes diente. Mit dieser Zurüstung und einem handfesten Bläuel versehen, begab ich mich in den Wald und staffierte da meine Maske aus. Welchen Gebrauch ich davon gemacht habe, ist euch genugsam bekannt. Und dass ich ohne eure Dazwischenkunft meinen Meisterstreich glücklich ausgeführt hatte, ist außer Zweifel. Mein Spiel war bereits gewonnen. Nachdem ich mich der beiden feigen Kerle entledigt hatte, war meine Absicht, den Wagen tief in den Wald hineinzuführen und ohne den Damen das Geringste zuleide zu tun, nur einen kleinen Trödelmarkt zu eröffnen und den schwarzen Mantel, der in Absicht seiner mir geleisteten Dienste von keinem geringen Wert war, gegen ihre Barschaft und Geschmeide zu vertauschen, ihnen eine glückliche Reise zu wünschen und mich bestens zu empfehlen. Aufrichtig gesprochen, Herr, von euch fürchtete ich am wenigsten, dass ihr mir den Markt verderben würdet. Die Welt ist so ungläubig, dass man nicht einmal die Kinder mit euch mehr zu fürchten machen kann. Und wenn nicht etwa noch hier oder da ein Tropf, wie der Bediente der Gräfin oder ein Weib hinter dem Rocken, euer zuweilen erwähnte, so hätte euch die Welt längst vergessen. Ich dachte, wer Rübezahl sein wollte, der dürfte es. Bin nun freilich eines anderen belehrt und befinde mich in eurer Gewalt, hab mich auf Gnade und Ungnade ergeben und hoffe, dass meine offenherzige Erzählung euren Unwillen mildern werde. Euch wäre es ein kleines, einen ehrlichen Kerl aus mir zu machen, wenn ihr mich mit einem guten 10 Pfennig aus eurer Braupfanne begabt entließet oder mir so wie jenem hungrigen Passagier ein Schock Heckschlehen von eurem Zaune pflücktet, der sich auf eurem Obst zwar einen Zahn ausbiss, aber die Schlehen hernach in eitel goldene Knöpfe verwandelt fand. Oder wenn ihr mir von den 8 goldenen Kegeln, die euch noch übrig sind, mir einen verehrt, davon ihr den 9. Weilant einem Prager Studenten schenktet, der mit euch boselte. Oder den Milchkrug, dessen geronnene Milch sich in Goldkäse verwandelte. Oder wenn ich straffällig bin, mich so wie jenen wandernden Schuster schulmeisterhaft mit der goldenen Rute strichet und mir solche hernach zum Andenken verehrtet, wie die Handwerker auf ihren Gelagen und Herbergen von euch zu erzählen wissen. So wäre mein Glück mit einem Mal gemacht. Wahrlich, Herr, wenn ihr die Bedürfnisse der Menschen fühltet, so würdet ihr ermessen, dass es schwer hält, ein Biedermann zu sein, wenn man an allem Mangel leidet. Denn wenn man zum Exempel Hunger fühlt und keinen Schärf im Beutel hat, so ist es eine Heldentugend, eine Semmel nicht zu stehlen von dem Brotvorrat, den ein reicher Bäcker Größes auf seinem Laden zur Schau ausgestellt hat. Das Sprichwort sagt, Not hat kein Gebot. Geh, Schurke, sprach der Gnome, nachdem der Grauskopf ausgeredet hatte, soweit dich deine Füße tragen, und ersteige den Gipfel deines Glückes am Galgen. Hierauf verabschiedete er seinen Arrestanten mit einem kräftigen Fußtritt, und dieser war froh, dass er mit so gelinder Strafe abkam, und pries seine Suada, die seiner Meinung nach ihn diesmal aus einer sehr kritischen Lage gezogen hatte. Er sputete sich fleißigst, dem gestrengen Gebirgsherrn aus den Augen zu kommen, und ließ aus Eilfertigkeit den schwarzen Mantel zurück. So sehr er aber eilte, so schien es doch nicht, als wenn er aus der Stelle käme. Er sah immer die nämlichen Gegenden und Berge vor sich, ob er gleich die Burg, in welcher er ein Gefangener gewesen war, aus dem Gesichte verloren hatte. Abgemattet von diesem endlosen Kreislauf streckte er sich unter einem Baum im Schatten. Ein wenig auszuruhen und auf irgendeinen Wanderer zu lauern, der ihm zum Wegweiser dienen könnte. Darüber fiel er in einen festen Schlaf. Und als er erwachte, war um ihn her dicke Finsternis. Er wusste gar wohl, dass er unter einem Baume eingeschlafen war. Gleichwohl hörte er kein Säuseln des Windes in den Ästen, sah auch keinen Stern durch das Laub schimmern, noch die geringste Nachthellung. Im ersten Schrecken wollte er aufspringen. Da hielt ihn eine unbekannte Kraft zurück, und die Bewegung, die er machte, gab ein lautes, widerhallendes Geräusch wie das Geklirr von Ketten. Nun wurde er gewahr, dass er in Fesseln lag und vermeinte, viel hundert Klafter unter der Erde wieder in Rübezahls Gewahrsam zu sein, worüber ihn große Furcht und Entsetzen ankam. Nach einigen Stunden begann es um ihn her zu tagen, doch fiel das Licht nur kärglich durch das eiserne Gitter eines kleinen Fensters zwischen den Mauern herein. Ohne zu wissen, wo er sich eigentlich befand, kam ihm der Kerker doch nicht ganz fremd vor. Er hoffte auf den Gefangenwärter wie wohl vergebens. Es verlief eine lange Stunde nach der anderen. Hunger und Durst peinigten den Verhafteten. Er fing an, Lärm zu machen, rasselte mit den Ketten, pochte an die Wand, rief ängstlich um Hilfe und vernahm Menschenstimmen in der Nähe. Aber niemand wollte die Tür des Gefängnisses auftun. Endlich waffnete sich der Kerkermeister mit einem Gespenstersegen, öffnete die Tür, schlug ein großes Kreuz vor sich und fing an, den Teufel zu exorzisieren, der seiner Einbildung nach in dem ledigen Kerker tobte. Doch da er die Spukerei näher betrachtete, erkannte er seinen entwichenen Gefangenen, den Beutelschneider, und Kunz, den Kerkermeister in Liegnitz. Jetzt wurde er inne, dass ihn Rübezahl wieder ad locum unde zurückspediert hatte. »Siehe da, Grauskopf«, redete ihn der Gerichtsfrohn an, »bist du wieder in deinen Käfig gehüpft? Woher des Landes?« »Immer da zum Tor herein«, antwortete Kunz. »Bin des Herumlaufens müde. Habe mich, wie ihr seht, zur Ruhe gesetzt und mein altes Quartier wieder aufgesucht, so ihr mich beherbergen wollt.« Obgleich niemand begreifen konnte, wie der Gefangene wieder in den Turm gekommen sei und wer ihm die Fesseln angelegt habe. So behauptete Kunz, der sein Abenteuer nicht wollte kund werden lassen, dennoch dreiste, er habe sich freiwillig wieder eingefunden. Ihm sei die Gabe verliehen, nach Gefallen durch verschlossene Türen aus- und einzugehen, die Fesseln anzulegen und sich derselben, wenn er wolle, wieder zu entledigen. Denn ihm sei kein Schloss zu feste. Durch diesen scheinbaren Gehorsam bewogen, verschonten ihn die Richter mit der verwirkten Strafe und legten ihm nur auf, so lange für den König zu karren, bis er sich nach Gefallen der Fesseln entledigen würde. Man hat aber nicht vernommen, dass er von dieser Verwilligung jemals Gebrauch gemacht hätte. Die Gräfin Cäcilie war indessen mit ihrer Begleitung glücklich und wohlbehalten im Karlsbad angelangt. Das Erste, was sie tat, war, den Badearzt zu sich zu berufen und ihn wie gewöhnlich über ihren Gesundheitszustand und die Einrichtung der Kur zu konsultieren. Trat herein der Weiland hochberühmter Arzt Dr. Springsfeld aus Merseburg, der die güldene Quelle des Karlsbades nicht mit dem paradiesischen Fluss Pison würde vertauscht haben. Seien Sie uns willkommen, lieber Doktor, riefen Mama und die holden Fräuleins ihm traulich und freudig entgegen. Sie sind uns zuvorgekommen, fügte Aster hinzu. Wir vermuteten Sie noch bei dem Herrn von Riesenthal. Aber, loser Mann, warum haben Sie uns dort verschwiegen, dass Sie der Badearzt sind? Ach, Herr Doktor, fiel Fräulein Hedwig ein, Sie haben mir die Ader durchgeschlagen. Der Fuß schmerzt mich. Ich werde hier nur hinken und nicht walzen können. Der Arzt stutzte sann lange hin und her und erinnerte sich nicht, die Damen irgendwo gesehen zu haben. »Ihr Gnaden verwechseln ohne Zweifel mich mit einem anderen«, sprach er. »Ich habe vordem nicht die Ehre gehabt, Ihnen persönlich bekannt zu sein. Der Herr von Riesenthal gehört auch nicht zu meiner Bekanntschaft, und während der Kurzeit pflege ich mich nie von hier zu entfernen.« Die Gräfin konnte keinen anderen Grund von diesem strengen Inkognito, das der Arzt so ernsthaft behauptete, sich angeben, als dass er ganz gegen die Denkungsart seiner Kollegen für seine geleisteten Dienste nicht wollte belohnt sein. Sie erwiderte lächelnd, »Ich verstehe Sie, lieber Doktor, Ihre Delikatesse geht aber zu weit. Sie soll mich nicht abhalten, mich für Ihre Schuldnerin zu bekennen und für Ihren guten Beistand dankbar zu sein.« Sie nötigte ihm darauf eine goldene Dose mit Gewalt auf, die der Arzt jedoch nur als Vorausbezahlung annahm, und um die Dame als eine gute Kundin nicht unwillig zu machen, ihr nicht weiter widersprach. Er erklärte sich übrigens das Rätsel ganz leicht durch die medizinische Hypothese, dass die ganze gräfliche Familie von einer Art Kriebelkrankheit befallen sei, wobei seltsame und unbegreifliche Wirkungen der Imagination nichts Ungewöhnliches sind, und verordnete viele gelinde Abführungen. Dr. Springsfeld war keiner der unbehilflichen Ärzte, die außer der Gabe ihrer Pillen und Latwergen anzupreisen, keine andere besitzen, sich ihren Patienten lieb und angenehm zu machen. Er wusste seine Kunden mit artigen Geschichten, Stadtneuigkeiten und kleinen Anekdoten wohl zu unterhalten und ihre Lebensgeister dadurch aufzumuntern. Da er vom Besuch der Gräfin seine medizinische Runde ging, gab er die sonderbare Entrevue mit der neuen Kundschaft in jedem Besuchszimmer zum Besten, ließ bei der oftmaligen Wiederholung die Sache unvermerkt wachsen und kündigte die Dame bald als eine Kranke, bald als Schweberin oder Seherin an. Man war begierig, eine so außerordentliche Bekanntschaft zu machen, und die Gräfin Cäcilie wurde im Kreuzbad das Märchen des Tages. Alles drängte sich in der Assemblée zu ihr, da sie mit ihren schönen Töchtern zum ersten Mal erschien. Es war ihr und den Fräuleins ein höchst überraschender Anblick, die ganze Gesellschaft hier anzutreffen, in welcher sie vor einigen Tagen in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal waren eingeführt worden. Der bebänderte Graf, der wohlbebauchte Domherr, der gelähmte Finanzrat fielen ihnen gleich zuerst in die Augen. Sie waren des steifen Zeremoniells überhoben, gegen Unbekannte sich zu beknixen. Es war für sie kein fremdes Gesicht im Saale. Mit freimütiger Unbefangenheit wandte sich die gesprächige Dame bald zu dem, bald zu jenem von der Gesellschaft, nannte jeden bei seinem Namen und Charakter, sprach viel vom Herrn von Riesenthal, bezog sich auf die bei diesem gastfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterredungen und wusste sich nicht zu erklären, wie sie das fremde und kalte Benehmen aller der Herren und Damen deuten sollte, die vor kurzem so viel Freundschaft und Vertraulichkeit gegen sie geäußert hatten. Natürlich geriet sie auf den Wahn, das sei eine abgeredete Sache, und der Herr von Riesenthal würde der Schägerei dadurch ein Ende machen, dass er unvermutet selbst zum Vorschein käme. Sie wollte ihm gleichwohl nicht den Triumph gönnen, über ihren Scharfsinn gesiegt zu haben, und gab dem bekrückten Finanzrat scherzweise den Auftrag, seine vier Füße in Bewegung zu setzen und den Obersten aus dem verborgenen Hinterhalt hervorzurufen und zu introduzieren. Alle diese Reden bewiesen nach der Meinung der Badegesellschaft so sehr eine überspannte Fantasie, dass sie samt und sonders die Gräfin bemitleideten, die nach dem Urteil aller Anwesenden eine sehr vernünftige Frau schien und in ihren Reden und dem Gange der Gedanken nichts Ausschweifendes verriet, wenn ihre Fantasie nicht den Weg über das Riesengebirge nahm. Die Gräfin ihrerseits erriet aus den bedeutsamen Gesichtszügen, Winken und Blicken der um sie her versammelten Aristarchen, dass man sie schief beurteile und dass man wähne, ihre Krankheit habe sich aus den Gliedern ins Gehirn versetzt. Sie glaubte, die beste Widerlegung dieses kränkenden Vorurteils sei die aufrichtige Erzählung ihres Abenteuers auf der schlesischen Grenze. Man hörte sie mit der Aufmerksamkeit, mit der man ein Märchen anhört, das auf einige Augenblicke angenehm unterhält, davon man aber kein Wort glaubt. Sie hatte das Schicksal der Seherin Cassandra, welcher Apoll die Gabe der Wahrsagung verliehen, aber den Aussprüchen seiner spröden Priesterin aus Verdruss über ihre wenige Gefälligkeit die Glaubwürdigkeit entzogen hatte. »Wunderbar«, riefen alle Zuhörer aus einem Munde und sahen bedeutsam den Dr. Springsfeld an, der verstohlen die Achsel zuckte und sich gelobte, die Patientin nicht eher seiner Pflege zu entlassen, bis das mineralische Wasser, das abenteuerliche Riesengebirge, aus ihrer Fantasie rein würde weggespült haben. Das Bad leistete indessen alles, was der Arzt und die Kranke davon erwartet hatten. Da die Gräfin sah, dass ihre Geschichte bei dem Karlsbader Israel wenig Glauben fand und sogar ihren gesunden Menschenverstand verdächtig machte, redete sie nicht mehr davon. Und Dr. Springsfeld unterließ nicht, dieses Schweigen den Heilkräften des Bades zuzuschreiben, das doch auf eine ganz andere Art gewirkt und die Gräfin aller Gicht und Gliederschmerzen entledigt hatte. Nachdem die Badekur beendigt war, die schönen Fräuleins sich genug hatten begaffen und bewundern lassen, den lieblichen Weihrauch der Schmeichelei von den süßen Herren reichlich eingeatmet und sich satt und müde gewalzt hatten, kehrten Mutter und Töchter nach Breslau zurück. Sie nahmen mit gutem Vorbedacht den Weg wieder durch das Riesengebirge, um dem gastfreien Obersten Wort zu halten, bei der Rückreise bei ihm vorzusprechen. Denn von ihm hoffte die Gräfin Auflösung des ihr unbegreiflichen Rätsels, wie sie zur Bekanntschaft der Badegesellschaft gelangt sei, die sich so wildfremd gegen sie gebärdete und wodurch das seltsame Alibi wäre veranlasst worden, das sich nicht bunter träumen ließ. Aber niemand wusste den Weg nach dem Schlosse des Herrn von Riesenthal nachzuweisen. Noch war der Besitzer zu erfragen, dessen Name sogar weder diesseits noch jenseits des Gebirges bekannt war. Dadurch wurde die verwunderte Dame endlich überzeugt, dass der Unbekannte, der sie in Schutz genommen und beherbergt hatte, kein anderer gewesen sei als Rübezahl, der Berggeist. Sie gestand, dass er das Gastrecht auf eine edelmütige Art an ihr ausgeübt hätte, verzieh ihm seine Neckerei mit der Badegesellschaft und glaubte nun von ganzem Herzen an die Existenz der Geister, ob sie gleich um der Spötter willen Bedenken trug, ihren Glauben vor der Welt offenbar werden zu lassen. Seit der Vision der Gräfin Cäcilie hat Rübezahl nichts mehr von sich hören lassen. Er kehrte in seine unterirdischen Staaten zurück, und da bald nach dieser Begebenheit der große Erdbrand ausbrach, der Lissabon und nachher Guatemala zerstörte, seitdem immer weiter fortgewütet und sich neuerlich bis an die Grundfeste des deutschen Vaterlandes verbreitet hat. So fanden die Erdgeister so viel Arbeit in der Tiefe, den Fortgang der Feuerströme zu hemmen, dass sich seitdem keiner mehr auf der Oberfläche der Erde hat blicken lassen. Denn dass die Weissagung des Buches Chevilla nicht in Erfüllung gegangen und der berüchtigte Seher in Zellerfeld ein Lügenprophet geworden ist, dass die Länder am Rhein- und Neckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grund- und bodenfest stehen als der Brocken und das Riesengebirge, und dass die Herren von Hirschberg noch keine Flotte in See stechen lassen und an dem amerikanischen Seekrieg Anteil genommen haben, das ist das Werk der wachsamen Gnomen und ihrer unermüdeten Arbeit. Ende von Abschnitt 6. Ende von Legenden von Rübezahl aus Volksmärchen der Deutschen von Johann Karl August Musäus.